NDR 1 Radio MV, Sie hören die Ortszeit. Darf ein ehemaliger Kommandeur der DDR-Grenztruppen und inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit Bürgermeister sein? Diese Frage droht seit Monaten Schönberg zu spalten, eine Kleinstadt in Westmecklenburg. Es geht um Michael Heinze, gewählt zum Bürgermeister, aber umstritten. Zurzeit ist die Wahl für ungültig erklärt, Heinze ist beurlaubt. Darf Heinze das Amt ausüben? Pro und Contra in der kommenden Dreiviertelstunde, eine Sendung von Steffen Oldörp und Ulrich Lars Huschka. Guten Abend. Eine Kleinstadt gespalten im Streit um einen Mann. Stasi-Spitzel für die einen, demokratisch gewählter Bürgermeister für die anderen, Michael Heinze. Wer ist dieser Mann? Ein sportlicher Typ, graue Haare, ovale Brille, ein markantes Kinn. Dieser Mann strahlt Souveränität aus. Heute 54 Jahre alt war Heinze 1989 mit Anfang 30 schon Major und Kommandeur des DDR-Grenztruppenregiments in Schönberg. Ursprünglich kommt Heinze aus Halle an der Saale. Seine Mutter hatte dort in einem DDR-Kombinat gearbeitet, sein Vater war Kriminalpolizist. Den Wunsch, zum Militär zu gehen, hatte Heinze schon als Kind. Er diente sich in den Grenztruppen hoch, absolvierte die Militärakademie in Dresden mit Auszeichnung, machte Karriere. Im Buch Grenzerfahrungen schreibt Heinze davon, dass ihm der Dienst an der Grenze viel Spaß gemacht habe, dass er mit Leib und Seele Soldat war. Auf einer Kundgebung im Herbst vergangenen Jahres in Schönberg räumte er allerdings ein, dass die DDR auch ihre Schattenseiten hatte. Letztlich ging dieser Staat unter. Und wie ich heute meine, zu Recht. Ein Staat, der seine Bürger unaufhörlich bevormundet, flächendeckend beaufsichtigen will, das ist ein Staat, der das Attribut sozialistisch nicht verdient. Das ist kein Staat, der es verdient hätte, weiter zu existieren, sagt Michael Heinze heute. Vor mehr als 20 Jahren soll dieser Mann unter dem Decknamen I.M. Richard für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet und als Stabschef und Kommandeur einer Grenztruppeneinheit gegen Menschenrechte verstoßen haben. 15 Jahre später, 2004, wurde er in einem demokratischen System und einer direkten Wahl Bürgermeister der Kleinstadt Schönberg, verschwieg aber seine Spitzeltätigkeit. 2009 wurde er wiedergewählt, kurz danach beurlaubt. Heinze hat sowohl Gegner als auch Freunde und der Konflikt um seine Person droht die Stadt zu spalten. Böse Zungen behaupten manchmal, Schönberg sei die Stadt der drei Lügen, denn Schönberg sei weder schön, noch habe es einen Berg, noch sei es eine Stadt. Jetzt könnte eine weitere Lüge dazukommen. Es geht um Bürgermeister Michael Heinze. Er hat als I.M. Richard für die Staatssicherheit gearbeitet und das vor der Bürgermeisterwahl 2004 verschwiegen. Bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr konnte er die Zweifel an seiner Eignung wegen seiner Stasi-Vergangenheit bisher nicht ausräumen. Dass herausgekommen ist, dass er als I.M. Richard geführt wurde, dass er quasi seine Mitstreiter und Mitgenossen bespitzelt hat, das ist mit der Tätigkeit heute nicht vereinbar und das schadet ganz einfach dem Ruf dieser Stadt. Sagt Uwe Blaumann, Geschäftsführer des größten Arbeitgebers in Schönberg, der Firma Palmberg. Was Heinze unter dem Decknamen Richard an Informationen geliefert hat oder wie er operativ tätig war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Eine Stasi-Akte über Heinze gibt es nicht mehr, sie wurde vernichtet. Das Einzige, was noch existiert, sind drei Karteikarten. Sie weisen jedoch nach, dass Heinze als IM für die Stasi gearbeitet hat. Und das zusätzlich zu seinen offiziellen Kontakten zum MFS, denn als Kommandeur beim Grenzregiment 6, das später Grenzkreiskommando Grevesmühlen-Gardebusch hieß, stand er sowieso im engen Kontakt zur Staatssicherheit. Michael Heinze selbst kann die Aufregung nicht verstehen. Ich habe keine Informationen und Berichte abgegeben. Es gab natürlich eine offizielle Zusammenarbeit und wenn mich bitte schön da jemand festnageln möchte, weil ich eine Einschätzung über diesen oder jenen getroffen habe, der dann vielleicht aufgrund dieser Einschätzung seinen Traumberuf nicht erlernen konnte, dann kann man mir durchaus sagen, du hast ihm geschadet. Also nur die dienstlich vorgeschriebenen Kontakte zur Stasi? Das bezweifelt nicht nur Dennis Klüver, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Schönberger Stadtvertretung. Heinze selbst habe ihm da etwas anderes erzählt. Wie er mir 2004 mitgeteilt hat, hat er einen seiner Untergebenen unter einem Vorwand von dem Nachhausegehen abgehalten, damit entsprechend Mitarbeiter der Staatssicherheit in die Wohnung des Betreffenden können. Heinze habe also gelogen, sagt Klüver, und deswegen will ein Teil der Stadtvertreter ihn nicht als Bürgermeister. Die Fraktionen von CDU, Liberaler Wählergemeinschaft und SPD fühlen sich von Heinze über seine Vergangenheit Zitat Stadtvertreterbeschluss, arglistig getäuscht. Zitat Ende. Um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden, beschließen sie im Juli 2009, Heinzes Arbeit als Bürgermeister soll so lange ruhen, bis alle Zweifel wegen seiner Stasi-Vergangenheit ausgeräumt sind. Bei gut einem Drittel der Einwohner der Stadt hingegen, nämlich bei denen, die ihn gewählt haben, scheint Heinze beliebt zu sein. Wenn man mit offenen Karten spielt, dann hat man das Recht, dass man für das beurteilt wird, was heute ist. Er hat viel geschaffen und deswegen verstehen wir nicht, dass er so verleumdet wird. Nach 20 Jahren sollten wir endlich nach vorne gucken und nicht dauernd nach hinten. Herr Heinze hat in der letzten Wahlperiode eine gute Arbeit für Schönberg geleistet. Ich finde, das sollte so weitergehen. Ein Rückblick. Immerhin 72% der abgegebenen Stimmen hat Heinze im vergangenen Juni bei der Bürgermeisterwahl bekommen. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 40%. Fast 2/3 der Schönberger sind also gar nicht zur Wahl gegangen. Kurz nach der Wahl begann dann der Streit. Einwohner Helmut Preller legte Widerspruch ein gegen die Gültigkeit. Die Stadtvertreter berieten, Heinze wurde als Bürgermeister beurlaubt. Befürworter von Heinze riefen daraufhin zu einer Demonstration auf. Und was dann passierte, ist nur schwer zu glauben. Heinze-kritische Stadtvertreter wurden in Sitzungen und auf offener Straße beschimpft und im Internet aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Wer von ihnen eine Firma oder ein Geschäft hatte, bekam sogar zu hören, bei euch kaufen wir nicht mehr. Diese Drohungen blieben nicht ohne Folgen. 6 Stadtvertreter traten zurück. Im September 2009 ging es erneut um die Zukunft von Schönberg. Die Stadtvertreter entschieden über die Gültigkeit der Wahl. Die Abstimmung endete mit einem Patt. 6 Stadtvertreter stimmten gegen Heinze, 6 für ihn. Das Hin und Her um das Amt des Bürgermeisters geht also weiter. Doch es bleibt nicht bei dem Vorwurf, Heinze habe als IM für die Stasi gearbeitet und das verschwiegen. Ein zweiter, mindestens genauso schwerwiegender Vorwurf kommt hinzu: Verstoß gegen die Menschenrechte. Dazu gleich mehr. Der Konflikt um einen Stasi-belasteten Bürgermeister droht, die Kleinstadt Schönberg zu zerreißen. Und nicht nur Stasi-Vorwürfe drücken Bürgermeister Heinze. Er soll in seiner Zeit als Offizier der DDR-Grenztruppen auch gegen die Menschenrechte verstoßen haben. Zur Erklärung: Unter anderem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einem Urteil vom März 2001 festgestellt, dass, Zitat, das Grenzsystem ebenfalls ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Freizügigkeit darstellte. Zitat Ende. Trifft das nun auf Heinze zu oder nicht? Eine Frage, die sich nicht nur die Schönberger stellen. Damit hat sich auch der Journalist und Militärhistoriker Roman Grafe beschäftigt. Er hat in den 90er Jahren alle Mauerschützenprozesse in Berlin verfolgt und auch Heinzes Militärakten im Bundesarchiv in Freiburg studiert und ein Gutachten über den ehemaligen Grenzkommandeur erstellt. Darin kommt er zu dem Urteil: Die Tatsachen liegen klar auf dem Tisch. Michael Heinze hat an Schießbefehlen mitgewirkt. Er hat Macht missbraucht in der DDR als Grenztruppenoffizier. Und er hat mitgewirkt an der Festnahme von Hunderten von Flüchtlingen. Roman Grafe hat Heinzes Militärakten in Freiburg studiert. Heinze war seit 1975 bei den DDR-Grenztruppen. Zuerst im Grenzregiment 24 in Salzwedel und dort seit 1986 stellvertretender Stabschef. In Schönberg war Heinze von 1988 an zunächst Stabschef, später Regimentskommandeur. Für Grafe trägt Heinze auch eine moralische Mitschuld für die beiden Toten, die es während seiner Dienstzeit gab. Es handelt sich zum einen um den 20-jährigen Rainer Borges, getötet am 15. Oktober 1978 durch eine Selbstschussanlage bei Mechau im Grenzregiment 24, Salzwedel. Und zum anderen um Harry Wilzin, ebenfalls durch Dekamin getötet am 4. September 1983 bei Knese im Grenzregiment 6. Hinzu kommen laut Grafe Hunderte von DDR-Flüchtlingen, die während Heinzes Militärzeit im Bereich der beiden Grenzregimenter festgenommen wurden. Allein im Mai 1988 seien 7 Flüchtlinge festgenommen worden. Das geht aus den Militärakten hervor. 2 sei die Flucht gelungen. Major Heinze kritisiert die inkonsequente Einstellung zur Erfüllung erteilter Befehle. Das ist eine klare Kritik an der Dienstausübung der Soldaten und Offiziere. Das heißt, ja, hättet ihr besser aufgepasst, wären die nicht abgehauen. Und er forderte die weitere Erhöhung der Effektivität der Grenzsicherung. Für Grafe war Heinze, so sagt er wörtlich, ein scharfer Hund. Genosse Heinze verkündete damals gleichzeitig, Zitat, besonders zu erwarten sind Angriffe von Grenzverletzern unter Anwendung der Gewalt gegenüber eingesetzten Grenzposten. Für den Militärhistoriker Roman Grafe ist diese Behauptung von Michael Heinze absurd. Die Flüchtlinge waren meist überhaupt nicht bewaffnet, denn in der DDR sei niemand ohne weiteres an Waffen herangekommen. Das alles heißt für Grafe klar, Michael Heinze darf keine politische Macht mehr ausüben. Wenn sich Herr Heinze weiterentwickelt hätte und aus seiner Schuld gelernt hätte, dann hätte er schlichtweg sich niemals als Bürgermeister beworben, weil es eine Zumutung ist für all die, die eingesperrt waren in der DDR und darunter gelitten haben. Michael Heinze hat zu Grafes Vorwürfen lange geschwiegen. Im Herbst des vergangenen Jahres brach er allerdings sein Schweigen während einer Kundgebung vor 150 Menschen in Schönberg. Er griff Grafe an, bezeichnete ihn als selbsternannten Gutachter, seine Zahlen als aufgebauscht. Ich erkläre hier für alle, dass die erhobenen Vorwürfe am Tod von Menschen schuldig zu sein falsch sind. Sie sind falsch, weil die Toten an der Staatsgrenze der DDR nichts mit meiner konkreten Tätigkeit zu tun hatten, beziehungsweise Menschen zu Tode kamen, als ich keinerlei Einfluss auf die Belange der Grenzsicherung hatte. Schwere Vorwürfe auf der einen Seite, Unschuldsbeteuerungen auf der anderen. Bei uns in der Ortszeit hier auf NDR 1 Radio MV gleicht die Geschichte eines jungen Mannes, der das Regime an der DDR-Grenze aus eigenem Erleben kennengelernt hat, 1989 bei seiner missglückten Flucht über den Dassower See, also im Verantwortungsbereich von Major Michael Heinze. Die Schönberger Stadtvertreter haben seine Wahl für ungültig erklärt, unter anderem weil Heinze als Grenztruppenoffizier gegen die Menschenrechte verstoßen haben soll. Klingt sehr theoretisch, aber was heißt das genau? Was passierte damals an der Grenze? Wir machen einen Zeitsprung, fast 21 Jahre zurück. Es ist Sommer 1989. Der 23-jährige Andreas Falkowski arbeitet im Grevesmühlener Sägewerk an der Bandsäge, gemeinsam mit einem Kollegen. Privat haben die beiden nichts miteinander zu tun, und doch verbindet sie etwas, sagt Falkowski, der Wunsch, die DDR zu verlassen. Nur wie? Gemeinsam schmieden sie Pläne, wollen über den Dassower See abhauen. Eine Woche dauern die Vorbereitungen. Nach der Arbeit im Sägewerk fährt sein Kollege oft ins Sperrgebiet nach Dassow, baut dort 2 Meter lange Leitern für die Flucht. Aus Kanthölzern. Können Sie sich vorstellen, wie schwer die waren? Richtig, aus richtigen Kanthölzern. Die hat er in der Wiese zusammengenagelt, hingepackt, weil er hatte früher, oder seine Mutter hat ein Sperrgebiet gewohnt in Dassow. Deswegen kannte er sich da aus. Am 6. Juli 1989 ist es dann soweit. Um Mitternacht machen sich die beiden über Schönberg auf den Weg nach Dassow mit dem Moped. Über den Acker, durch einen Wald. Das Moped lassen sie in einem Graben liegen. Und dann sind wir losgelaufen. So, dann hat er mir gezeigt, wo die Leitern sind. Jeder hat dann seine Leiter genommen. Dann sind wir auf allen Vieren auf dem Rübenacker sind wir dann losgerockt. An einer Hecke bleiben sie liegen, beobachten die Grenzposten. 20 Minuten lang. Alle 5 Minuten fahren Grenzsoldaten vorbei. Also haben wir erstmal da gelegen, haben erstmal geschnauft. Uns erstmal ein kleines bisschen erholt. Und dann haben uns beide die Hand gegeben und haben gesagt, viel Glück für jeden. Weil wenn Schießbefehl oder irgendeiner geschossen hätte, wäre sowieso zu spät gewesen. Das Auto der Grenzsoldaten ist gerade vorbeigefahren, da schnappen die 2 Flüchtlinge ihre schweren Leitern. Sie rennen über die Straße, klettern durch einen Graben und stehen vor dem ersten Grenzzaun. Leiter angelegt war ja ganz gut, aber dann kam ja oben Alarm drehte und das hat sich ja bewegt. Oben in diesem Draht habe ich mich da so reingelegt. Zack. Und das Draht war ja beweglich. So. Und der kippte mit mal so, dann fiel ich runter. Da war ich schon im Niemandsland drin. So, und dann sind wir losgelaufen, um unser Leben. Man weiß ja nie, was kommt. Da hatten die aber, was wir ja gar nicht wussten, immer in Meterhöhe Stacheldraht gespannt gehabt. So, da sind wir mit den Beinen gegengelaufen und immer hingefahren. Der rostige Stacheldraht zerreißt die Hosen der beiden, frisst sich in ihre Oberschenkel. Doch sie schaffen es, kommen nach 150 Metern zu einem Plattenweg. Und dann sehe ich mit einmal den großen Zaun, der 4 Meter hoch ist. So, und dann standen wir da. Da habe ich mich schon umgedreht, die Hände hochgenommen. Weil 4 Meter hohen Zaun, da kommt man nicht durch. Die Männer sind verzweifelt, ärgern sich, schimpfen. Dann geht Falkowski ein paar Meter, schaut sich um und sieht im Mondschein ein kleines Loch in dem engmaschigen Draht. Ich fasse das an, mit mir hatte ich so ein Stück Draht in der Hand. Da denke ich, der ist doch verrottet. Ich um mein Leben da durch, er sieht das, er auch mit rein, das gleiche Loch, dann hängen wir beide im Loch noch drinnen fest. Doch sie können sich befreien, klettern hastig durch das Loch und sind auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Nur der Dassower See, der zu Lübeck gehört, liegt noch vor ihnen. Ihr Ziel, die Insel Buchhorst, knapp 2 Kilometer vom Ufer. Doch Falkowski schafft es nicht. Auf Hälfte der Strecke ging ich unter. Meine Kräfte haben mich so verlassen, ich wusste nicht warum, es ging einfach nicht. Er hat dann schon geguckt, Dann habe ich zu ihm gesagt, ich muss zurück, ich kann nicht. Nee, sagt er, das geht nicht. Sein Kollege kommt zurück, schwimmt mit Falkowski zumindest so weit, bis der wieder festen Boden unter den Füßen hat. Dann trennen sich die Wege der beiden Arbeitskollegen. Bis heute haben sie sich nicht wiedergesehen. Er hat dann gesagt, komm, mach's gut, er ist los, zur Insel geschwommen, weil der war kräftiger, ausdauernder wie ich. Andreas Falkowski ist noch im See, da gehen mit einem Mal die Scheinwerfer der Wachtürme an. Sie leuchten das Ufer des Sees aus. Die Flüchtlinge haben Alarm ausgelöst. Die Grenzsoldaten haben inzwischen sogar ihre Leitern entdeckt. So, und dann standen sie alle da. Da habe ich nur noch gehört. Klack, klack, klack, klack. Komm raus, du Schwein, haben sie gesagt. Ja, was blieb übrig? Zwei Scheinwerfer auf mich. Wo soll ich hin? In der Richtung? Ja, hätten sie geschossen. So, dann blieb nur eins übrig. Ich musste zurück. Das ging nicht anders. Dann haben sie mich natürlich genommen. Erstmal hingeschmissen. So richtig schön auf den Bauch. Und dann die Hände umgedreht. Und dann mit der Füße auf die Hände. Damit ich mich nicht mehr bewegen konnte. So, dann schön die Knarre noch im Rücken hinten. Aber den Kolben hinten, dann haben sie 1, 2, 3 gerufen, dann haben sie mich bis hinten hin durchgeschmissen auf dem LKW. So, und dann lag ich da. So, dann sind sie alle gleich hinterher und dann alle die Füße drauf, damit ich ja schön nichts machen kann. Andreas Falkowski kommt nach seiner missglückten Flucht nach Selmsdorf in eine Zelle. In seinen nassen Kleidern bleibt er fast den ganzen Tag dort. Da hat mir keiner was gegeben, um Gottes Willen. Da habe ich unten gelegen, das war ja gefliest darum alles. Da habe ich erstmal in dem kalten Raum gelegen, habe erstmal geklappert, da bis zum Gehen nicht mehr. Falkowski wird kurz vernommen, bekommt Handschellen angelegt und wird ins Stasi-Gefängnis nach Rostock überführt. Er wird in eine Zelle gesperrt, das Licht bleibt an, Tag und Nacht. Nach 2 Tagen wird er das erste Mal verhört, kommt anschließend wieder in die Zelle. Die Haare sind mir nach 7,5 Wochen, sind mir da ausgefallen, büschelweise, weil ich kam ja nicht nach draußen. Und wenn es hieß immer Ausgang, 10 Minuten draußen Luft, das war alles, dann wieder rein. Wir haben ja gar keine Sonne gesehen. Wegen seines Herzfehlers soll Falkowski in Rostock untersucht werden, aber das EKG-Gerät im Stasi-Gefängnis ist kaputt. Er muss in ein öffentliches Krankenhaus. Mit einer Laufkette zwischen Armen und Beinen und von einem Aufseher an einer Leine geführt. Wie ein Hund bin ich durchs öffentliche Krankenhaus gelaufen. Durchs öffentliche Krankenhaus, vor allen Leuten, die da waren. Öffentlich. Und der hat gezogen, als wäre ich ein Hund gewesen. Und der Saal, sitzen etliche Leute da und du wirst da abgeführt wie ein Verbrecher, wie ein Mörder, muss ich sagen, bin ich weggebracht worden da. Und das war für mich, das war erniedrigend. Nach 7,5 Wochen hat die Tortur ein Ende. Obwohl für Republikflucht eine lange Gefängnisstrafe droht, kann Andreas Falkowski das Gefängnis in Rostock verlassen. Doch der Preis dafür ist hoch. Er muss eine Verpflichtungserklärung als inoffizieller Mitarbeiter des MFS unterschreiben. Er soll also für die Stasi spitzeln. Da bin ich erstmal zusammengesackt. Mir kamen die Tränen. Schon wieder Gänsehaut hier. Da kamen mir die Tränen richtig, weil ich war fix und fertig, wo er sagte, sie werden entlassen. Ihre Frau wartet schon unten. Ich war fix und alle. Ich war fertig. Ich hätte schreien können, auf Deutsch gesagt. Das war ein ungesetzlicher Grenzübertritt und der wäre ja gelaufen zwischen 3 und 6 Jahren, glaube ich, wäre der, glaube ich, gewesen. Und da habe ich mir gedacht, unterschreib's einfach auf deine Ausspinne, das kann doch egal sein. Komm so, du kommst hier raus. Als Andreas Falkowski wieder nach Hause kommt nach Grevesmühlen, ist sein Leben kaputt. Seine Schwiegermutter beschimpft ihn als Stasi-Spitzel, seine Ehe ist am Ende. Der damals 23-Jährige trennt sich von seiner Frau und seinem 3-jährigen Sohn. Falkowski flüchtet dann doch noch in die Bundesrepublik, im September 89 über Prag. Heute lebt er in Hessen. Das Einzige, was ihm geblieben ist von damals, sind seine Eltern. Sie leben nach wie vor in Grevesmühlen und die Erinnerungen. Erinnerungen an den 6. Juli 1989, als er unbändige Angst hatte, als sein Leben an einem Tiefpunkt angelangt war, als er nicht mehr weiter wusste und für ihn deshalb nur die Flucht aus der DDR in Frage kam. Grenzsoldaten verhindern die Flucht von Andreas Falkowski. Im Sommer 89 war das. Mitverantwortlich damals Michael Heinze, heute gewählter, aber beurlaubter Bürgermeister von Schönberg. Andreas Falkowski war kein Einzelfall. Dutzende, wenn nicht Hunderte, wurden an der Grenze ganz im Norden, noch in den letzten Jahren der DDR an der Flucht gehindert, verhaftet und eingesperrt. In dem Buch Grenzerfahrungen schildert Michael Heinze sogar selbst, wie er wörtlich an der Jagd auf einen DDR-Flüchtling beteiligt war. Darf so einer Bürgermeister sein? Nein, sagt Stadtvertreter Jörn Stange. Aus meiner Sicht ist er nicht tragbar als Bürgermeister in Schönberg, wenn er das dann so gemacht hat. Das EU-Gesetz sagt ja aus, dass niemand gehindert werden darf, seine Menschenrechte in Anspruch zu nehmen. Und dazu gehört auch, dass niemand daran gehindert werden darf, Grenzen frei zu überwinden in irgendeiner Richtung. Stadtvertreter Dennis Klüver sieht in der von Heinze selbst geschilderten Jagd sogar einen Fall für das Landesbeamtengesetz. Denn Bürgermeister darf nur werden, wer nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen hat. Das Bundesverfassungsgericht sieht das so, dass jeder das hätte sehen müssen, dass das ein eindeutiger Verstoß ist gegen die Verfassung der DDR und die Abkommen, die die DDR geschlossen hat. Erst die Stasi-Mitarbeit, nun also auch ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Die Stadtvertreter zweifeln gleich aus zwei Gründen an Heinzes Eignung als Bürgermeister. Mit einem Schreiben an das Amt Schönberger Land gibt Heinze sogar zu, dass er bestehende Zweifel nicht ausräumen könne. Dafür bietet er ersatzweise eine eidesstattliche Versicherung an. Darin erklärt er, er habe in seiner Zeit als Grenzsoldat keine Befehle erteilt zu schießen, auch auf niemanden geschossen und keine Berichte für das MFS geschrieben. Diese Erklärung reicht den Stadtvertretern allerdings nicht aus. Sie fordern Heinze auf, die Vorwürfe zu entkräften, geben ihm dafür 4 Monate Zeit. Herr Heinze hatte damals Führungsoffiziere gehabt und dementsprechend hätten die sicherlich eine eidesstattliche Erklärung abgeben können, ob er Berichte verfasst hat oder nicht. Doch Heinze lehnt eine Zusammenarbeit mit den Stadtvertretern zur Aufklärung weiter ab. Immer mehr Abgeordnete werden jetzt misstrauisch, wollen mehr über Heinzes Vergangenheit als Grenzsoldat wissen. Gibt es mehr belastende Vorfälle als die, die Heinze selbst im Buch Grenzerfahrungen schildert? Welche Befehle hat er erteilt? Hat er an Schießbefehlen mitgearbeitet? Das alles wollen die Stadtvertreter im Militärarchiv in Freiburg überprüfen lassen. Doch Heinze behindert die Recherche, verweigert dafür seine Unterschrift. Die Unterlagen gibt's trotzdem, allerdings später. Im Februar dieses Jahres liegen 50 Seiten mit Informationen über Heinzes Dienstzeit vor. Dennis Klüver. Aus meiner Sicht haben die ergeben, dass in dem Verantwortungsbereich von Herrn Heinze, der zuletzt ja Kommandeur dieser Einheit war, zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte begangen wurden, indem dort die Menschen gejagt wurden wie die Hasen. Und sein Vorvorgänger ist auch wegen entsprechender Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden. In den Unterlagen zur Wahl 2009 hatte Heinze angegeben, nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen zu haben. Aus Sicht von Jörn Stange hat er damit nicht die Wahrheit gesagt. Man kann so viel sagen, dass er auf jeden Fall nicht nur Befehlsempfänger war, sondern er hat auch Schriftstücke verfasst, wo eindeutig beschrieben ist, wie man zum Beispiel die Grenze besser sichern kann. Das verstößt unserer Ansicht nach gegen die Menschenrechte. Für Jörn Stange sei Heinzes Erklärung vor der Wahl deshalb falsch gewesen. Schönbergs amtierender Bürgermeister Lutz Götze von der Fraktion Die Linke sieht das anders. Götze war Berufssoldat der NVA. Er hat in Heinzes Militärunterlagen nichts Belastendes entdeckt. Ich habe einen Befehl gelesen, der zur erhöhten Sicherheit beitragen sollte, als der damalige Generalsekretär der KPdSU in Berlin weilte, Herr Gorbatschow. Und ich habe einen Kontrollbericht gelesen, natürlich mit den entsprechenden Mängeln und Aufgabenstellungen. Das sind für mich keine Hinweise, dass er aktiv beteiligt gewesen sein könnte, irgendwo einen Verstoß gegen Menschenrecht begangen zu haben. Die Militärakten gaben für einige vorher unentschlossene Stadtvertreter dann den Ausschlag. Vor einem Monat erklärte die Mehrheit von ihnen die Bürgermeisterwahl vom Juni 2009 für ungültig. Stadtvertreter Franz Josef Drame. Wir sind alle keine Juristen, aber die Frage, ob es Zweifel gibt, ist aufgrund der aktuellen Sachlage eindeutig mit Ja zu beantworten. Das ist eine Frage, die kann niemand anders beantworten als mit Ja. Es gibt Zweifel. Wer da also nicht mit Ja stimmt, der verstößt gegen dieses Gesetz. Dieses Gesetz, das ist das Landesbeamtengesetz. Für die Mehrheit der Schönberger Stadtvertreter kann Heinze also aus zwei Gründen kein Ehrenbeamter und damit kein Bürgermeister sein. Die Unterlagen aus der Birtlerbehörde und aus dem Militärarchiv belegen für sie eindeutig, Heinze war Stasi-IM und hat als Offizier der DDR-Grenztruppen gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen. Heinze klagt nun gegen diese Entscheidung der Stadtvertreter, die Fronten sind verhärtet. Wie kann es jetzt weitergehen in Schönberg? Dazu gleich ein Interview mit Klaus-Michael Glaser, Justiziar beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Für die Mehrheit der Stadtvertreter ist klar, Heinze darf sein Amt als Bürgermeister nicht ausüben. Er war Stasi-IM und er hat als Offizier bei den DDR-Grenztruppen gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen, so die Unterlagen aus der Birtlerbehörde und aus dem Militärarchiv. Und so die Stadtvertreter, Heinze hat darüber vor der Wahl nicht die Wahrheit gesagt. Ergo, die Stadtvertreter haben die Wahl für ungültig erklärt. Heinze selbst bestreitet die Vorwürfe und klagt gegen die Entscheidung der Stadtvertreter vor dem Verwaltungsgericht in Schwerin. Eine verzwickte Lage. Wie also jetzt weiter in Schönberg? Steffen Oldörp hat darüber mit Klaus-Michael Glaser gesprochen, Justiziar beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Herr Glaser, in Schönberg gibt es seit Monaten Streit um das Amt des Bürgermeisters. Michael Heinze war Stasi-IM und hat zumindest nach Ansicht der Mehrheit der Stadtvertreter auch gegen die Menschenrechte verstoßen. Darf so ein Mann Bürgermeister werden? Das kommt darauf an. Nach Kenntnis von dem, was ein Bewerber nun für die Stasi geliefert hat an Informationen und was er auch sonst in dem System beigetragen hat. Wenn man nach dieser Kenntnis dazu kommt, dass man Zweifel hat an seiner beamtenrechtlichen Eignung, und das ist natürlich berechtigt, Zweifel zu haben, gibt es immer noch rechtlich die Möglichkeit, dass in der Diskussion vor dem Wahlausschuss die Zweifel an der Eignung ausgeräumt werden können. Das liegt dann am Einzelfall, ob er dann noch wählbar ist. Wichtig ist aber, dass dem Wahlausschuss und meiner Meinung nach auch den Wählern alle diese Umstände bekannt sind. Denn nur dann kann man eine richtige Wahl treffen, wenn man die entscheidungserheblichen Umstände auch kennt. Nun ist es so, dass die Stadtvertretung von Schönberg Herrn Heinze im November aufgefordert hat, selbst alle Zweifel auszuräumen. Dass er sich zum Beispiel von seinen Führungsoffizieren eine eidesstattliche Erklärung geben lässt. Herr Heinze hat selbst eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, in der er einräumt, dass er selbst die Zweifel nicht ausräumen kann. Wie bewerten Sie das? Rechtlich muss man wohl davon ausgehen, dass wir mit so etwas wie Beweislastumkehr arbeiten müssen. Wer für das MFS aktiv mitgewirkt hat, hat erstmal Zweifel an seiner Eignung selbst gelegt. Also ist es seine Pflicht, die Zweifel auszuräumen. Ob die dann tatsächlich ausgeräumt werden, entscheidet in diesem Fall der Wahlausschuss. Und das ist natürlich ein gewisser subjektiver Faktor dabei. Wenn der Wahlausschuss das Gefühl hat, dass ihm nicht alle Informationen gegeben wurden, die notwendig sind, um eine Entscheidung zu treffen, kann ich es verstehen, dass die Wahlausschussmitglieder sagen, die Zweifel sind nicht ausgeräumt. Ich bin der Meinung, dass der Bewerber nicht wählbar war. Ist es Ihrer Meinung nach denn genau richtig jetzt, dass Herr Heinze den Weg des Gerichts sucht, damit sich Experten damit befassen? Ich halte die Lage in Schönberg für sehr verzwickt. Und ich glaube nicht, dass sie politisch noch lösbar ist. Und insoweit würde immer derjenige, der mit der Entscheidung der Gemeinde nicht einverstanden ist, den Weg zu den Gerichten gehen. Und insoweit halte ich das für sinnvoll, dass man diesen Weg jetzt auch geht. Egal, wer den Weg geht, irgendwann würde das doch bei unserem Verwaltungsgericht landen. Und da hier auch unser Land mit der Kommunalwahlordnung neues Recht geschaffen hat, wäre es, denke ich, für weitere Fälle ganz interessant, es zu sehen, wie das die Richter beurteilen. Wann können die Schönberger mit einem legitim gewählten Bürgermeister rechnen? Normalerweise kann innerhalb von 4-5 Monaten die Wahlstelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters durch die Direktwahl neu besetzt werden. Die beste Lösung wäre, dass Herr Heinze darauf verzichtet, an das Verwaltungsgericht zu gehen und neu kandidiert, sich an die Regeln hält für die Kandidatur, also auch volle Rechenschaft ablegt über seine Mitarbeit, sich voll der Diskussion stellt und alle Beteiligten sich gegenseitig versprechen, das Wählervotum zu akzeptieren. Wenn also alle entscheidungserheblichen Tatsachen bekannt sind und nicht getrickst wurde und nicht verdeckt wurde, dann muss man diesen Bürgerwillen akzeptieren. Das heißt nicht, dass es immer die weiseste Entscheidung ist, aber eine Entscheidung auf breitem demokratischem Fundament, und das ist schon viel wert. Von vornherein ehrlich sein, die Karten offen auf den Tisch legen und dann das Votum der Wähler auch akzeptieren. Klaus-Michael Glaser war das, Justiziar beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern, im Interview mit Steffen Oldörp. Eine demokratische Entscheidung ist schon mal viel wert, sagt Justiziar Klaus-Michael Glaser mit Blick auf die Lage in Schönberg und den Streit um den beurlaubten Bürgermeister Michael Heinze. Die Karten offen auf den Tisch legen, Stasi-Verstrickungen zugeben und dann den Wähler entscheiden lassen. Doch diese Geschichte hat noch mehr Facetten. Darf 20 Jahre nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung ein Mann wie Heinze, zur Erinnerung Stasi, IM und Grenzgruppenkommandeur, Bürgermeister werden? Für Heiko Lietz, den Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung in der DDR, ist die Sache klar. Also ich denke, alle, die in der DDR in leitenden Positionen gewesen sind, im Rahmen der Staatssicherheit und dazu noch informelle Mitarbeiter waren, sind für mich sozusagen für jedes wichtige Amt in unserer Bundesrepublik ungeeignet. Es sind für mich Ausschließungsgründe, dass die kandidieren dürfen und sollen. Für Lietz hat sich Heinze gleich aus zwei Gründen disqualifiziert für ein politisches Amt. Wegen seiner Stasi-Vergangenheit und wegen seines Dienstes als Offizier bei den Grenztruppen. Denn damit war er aktiv in das System DDR eingebunden, einem Unrechtsstaat, sagt Lietz, in dem Menschenrechte ignoriert und mit Füßen getreten wurden. Insbesondere die Leute, die in der Staatssicherheit arbeiten, haben sozusagen als Speerspitze der Partei alles getan, und zwar sehr aktiv getan, um Menschen aus ihrem beruflichen Leben rauszureißen, nicht sie zu inhaftieren oder Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. Für den Buchautoren Roman Grafe ist ein Grenztruppenoffizier der DDR als Bürgermeister in einem demokratischen Rechtsstaat auch mehr als eine Mecklenburger Provinzposse, mehr als eine Bagatelle. Ein deutsches Lehrstück nennt Grafe den Fall Heinze sogar und geht auch mit den Einwohnern von Schönberg hart ins Gericht. Denn jedem Zweiten war es offenbar egal, wer Bürgermeister der Stadt wird, sagt Grafe. Der Nichtwähler ist mitverantwortlich für dieses Desaster hier in Schönberg. Das Desaster ist, dass tatsächlich deutschlandweit darüber hinaus jetzt bekannt geworden ist, die haben tatsächlich einen Regimentskommandeur der Grenztruppen als Bürgermeister. Das gab es bis dahin nicht. Ohne Leute wie Heinze, sagt Grafe, hätte das kriminelle System Grenzsicherung der DDR nicht funktioniert. Eine ganz andere Meinung zu Heinze hat hingegen Roy Riedentiet. Er ist Vorsitzender der Partei Die Linke im Kreis Nordwestmecklenburg und Wismar. Natürlich darf er Bürgermeister werden. Ich bin der Meinung, dass wer Mitarbeiter der Staatssicherheit war, Leute denunziert hat, Leute geschädigt hat, Leute verletzt hat oder sogar getötet hat, der hat in öffentlichen Ämtern nichts zu suchen. Im Fall Michael Heinze ist das nicht der Fall. Und deshalb hatte Herr Heinze meine Unterstützung. Widerspruch dazu kommt von Marita Pagels-Heineking. Für die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern ist es vollkommen unglaubwürdig, dass jemand, der Spitzel war, keine Informationen weitergegeben haben soll. Wenn jemand mit dem Geheimdienst zusammenarbeitet, dann hat er sich verpflichtet, Informationen zu liefern, egal in welche Richtung das ging. Und wenn man gegen Personen arbeitet, dann muss man immer wissen, dass auch die Informationen dazu geeignet sind, jemanden zu schaden. Für Dr. Volker Höffer darf Heinze schon aus moralischer Sicht nicht Bürgermeister von Schönberg sein. Höffer ist Leiter der Außenstelle für Stasi-Unterlagen in Rostock und sagt, Heinze hat als Stabschef gegen die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen. Er hat nämlich die sogenannten Jahresbefehle 20 mit ausgearbeitet. Jahresbefehle 20, das waren die Schießbefehle an der Grenze. Es gab tagtäglich die Schießbefehle im Kleinen, also die Vergatterung, hieß im Klartext, sogenannte Republikflüchtlinge eben auch physisch zu liquidieren. Und da ist jemand wie der Stabschef derjenige, der die entsprechenden Befehlsdokumente ausarbeitet, der die taktischen Dokumente dazu ausarbeitet. Der Kreisvorsitzende der Linken allerdings, Riedentiet, sieht die Vergangenheit seines Parteigenossen als Grenzoffizier weniger kritisch. Dass Heinze Schießbefehle mit ausgearbeitet hat, ist für ihn kein Grund, an seiner Eignung als Bürgermeister zu zweifeln. Wenn Sie mir zum Beispiel sagen würden, er hat einen Menschen erschossen, der auf der Flucht in die BRD war und er ist unmittelbar durch seinen Schuss gestorben, dann hat sowas heute in öffentlichen Ämtern nicht zu suchen. Ich kenne keinen solchen Fall. Er hat seinen Dienst getan, das war seine Pflicht als Offizier, und deshalb sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Für Volker Höffer von der Rostocker Bertler-Behörde ist diese Meinung kein Einzelfall. Gerade in Schönberg scheinen viele so zu denken, sagt er. Das habe wohl mit der Geschichte der Stadt zu tun. Da muss man einfach konstatieren, dass dort sehr, sehr viele Schönberger eben nach Schönberg erst gekommen sind im Zuge des Ausbaus als Standort des 6. Grenzregimentes, dass in dieses Grenzregime eben über die Grenztruppen hinaus eben auch viele Schönberger hauptamtlich oder auch ja ehrenamtlich involviert waren in diese ganze Grenzsicherung. Pro und Contra also zu Michael Heinze als Bürgermeister von Schönberg und verhärtete Fronten. Vermittler könnte die Kirche sein. Und er habe auch lange überlegt, sagt Schönbergs Pastor Jochen Schmachtel, sich dann aber doch lieber rausgehalten. Er hält sich Heinze gegenüber für befangen. Wenn er heute sich damit kritisch auseinandersetzen würde, dann könnte man da vielleicht nochmal drüber reden. Aber solange er das nicht tut, und das tut er nicht, würde ich nicht auf die Idee kommen, ihn zu wählen. Schmachtl hatte selbst unter der Stasi zu leiden. Er hat in einem Dorf mit 300 Einwohnern gewohnt. Davon haben ihn 35 bespitzelt, also mehr als 10%. Das ist doch ein abartiges System. Also das sät einfach Misstrauen ständig, dass man nicht weiß, ob man dem anderen trauen kann oder nicht trauen kann. Und ich glaube, das ist jetzt immer noch so. Ich finde es nicht von ungefähr, dass ich den stimmigsten Satz, den ich zu Herrn Heinze hinkriege, ist, ich traue ihm nicht. Wie weiter also in Schönberg? Die Positionen sind festgefahren. Heinze klagt vor dem Verwaltungsgericht, Ausgang offen. Eine Möglichkeit wäre, so Marita Pagels-Heineking, dass Heinze selbst diesen gordischen Knoten durchschlägt. Es wäre natürlich ein guter Schritt, wenn Heinze persönlich sagen würde, das, was in diesen anderthalb Jahren passiert ist in Schönberg, habe auch ich mit zu verantworten und ich mache den Weg frei für Neuwahlen. Das wäre natürlich eine Größe des Herrn Heinze. Drastischer formuliert es Pastor Jochen Schmachtl. Er zitiert ein indianisches Sprichwort. Wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Und ich finde, das Pferd ist tot und er müsste absteigen. Wenn das Pferd tot ist, dann steig ab, sagt Schönbergs Pastor Jochen Schmachtl zum Streit um Michael Heinze, den zwar gewählten, aber beurlaubten Bürgermeister von Schönberg. Doch Heinze will nicht absteigen. Er klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung der Stadtvertreter, seine Wahl zum Bürgermeister für ungültig zu erklären. Das war die Ortszeit hier auf NDR 1 Radio MV. Darf ein ehemaliger Kommandeur der DDR-Grenztruppen und inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit Bürgermeister sein? Eine Sendung von Steffen Olderb und Ulrich Lars Huschka.